Das war ja dann eigentlich überraschend. Der Krieg im Norden droben plötzlich, in Dänemark und Norwegen. Nach dem ruhigen Winter hatten wir ja alle gedacht, im Frühjahr geht's im Westen los. Man hörte das Tag für Tag im Radio und es ging ja auch wieder sehr rasch vorwärts. Und ich weiß noch, wie eine Arbeitskollegin uns die Karte zeigte, die in einer Zeitung abgedruckt war. Diese riesenlange Küste bis nach Narvik hoch. Dass das alles jetzt besetzt war von deutschen Soldaten. Aber von der Heimat, von unserem Saarland, war nichts zu hören. Das ist so schwer zu erklären, aber wir saßen in Thüringen und ich habe das einfach nicht begriffen. Ich dachte immer noch, es ist doch eigentlich nichts passiert im Westen. Warum können die nicht Schluss machen, die Franzosen und die Engländer?